Station D im Eismeer. Ein Hörspiel von Hans Braun mit Karl Wehry, Ernst Schlott, Alois Maria Ciani. Wladimir. Hey, Schläfst du? Ach, du bist es, Knut. Was gibt es denn? Wo ist Gregor? Hinaus zum Kap ist er gegangen, wie immer. Er sieht die Apparate nach, wie? Er misst Strömung und Wind. Aber ärgere dich doch nicht, mein Sohn. Du weißt doch, was er da draußen tut. Jawohl, nach dem Schiff schaut er aus. Nach seinem Schiff. Nach unserem Schiff, Knut. Einmal im Jahr ist es für einen halben Tag unser Schiff. Ist doch ein Festtag hier im Eismeer. Wart nur, mein Täubchen. Wenn du erst den Rauch am Horizont aufsteigen siehst, wie dein Herz klopfen, wie du selber da springen wirst. Ich? Du vergisst, dass es für Gregor kommt, nicht für mich. Er ist dran. Na ja, Gregors 3 Jahre sind um. Uns bringt es den neuen Mann das Schiff, ihn nimmt es mit. Wenn auch. Ist das ein Grund, schon Wochen vorher alle Arbeit uns zu überlassen? Draußen zu stehen und zu schauen? Du bist eben erst ein einziges Jährchen hier, Knut. Im nächsten wirst du schon begreifen. Wirst auch so draußen stehen und schauen. Ja. Wen sie uns wohl für Gregor heraufschicken werden. In unserer Einsamkeit ist ein neuer Mensch zuerst doch wie ein Wunder, aber oft ein rechter Schrecken dann nachher. Wird schon nicht schlimmer werden, als es ist. Hast dich ja an mich auch gewöhnt, Väterchen. Oh, an dich? Ein bisschen unruhig warst du ja zuerst, das ist wahr. Du bist auch erst 25 Jahre alt. Mein Gott, 25 Jahre. Hast ja alles noch vor dir. Wladimir. Hä? Glaubst du, Gregor ahnt etwas? Ahnt? Wovon? Was hältst du denn da in der Hand? Nachricht. Vom Schiff. Wie denn? Wieso denn ja? Sie haben gefunkt. Das Schiff kommt nicht. Was? Also Knut, in solchen Dingen keinen Spaß, ja? Verstehst du wohl? Kein Spaß. Aber lachen muss ich doch. Ewig könnte Gregor so da draußen stehen, 12 Monate lang sich die Augen ausgucken. Das Schiff kommt heuer nicht. Warum denn? Was ist denn nur geschehen? Da werden sie wieder Revolution machen da drunten oder Krieg? Hä? Armer Gregor. Was weiß einer von denen da draußen? Uns haben sie gefunkt. Eisverhältnisse, Barentssee, Schiff zur Umkehr gezwungen. Punktum. Gut Wetter am Pol, viel Vergnügen. Bitte sehr, danke sehr, keine Ursache. Na ja, wir können eben nicht wissen, wie es dort unten ist. Bei uns hier oben war selten ein Sommer so schön. Du musst es ja freilich wissen. Wie lange eigentlich bist du schon hier? Nun sprechen wir nicht davon. Psst. Gregor kommt. Überlegen wir uns lieber, wie wir es ihm beibringen. Es ist Gefahr dabei, Knut. Drum lass mich allein mit ihm reden. Hast du dich nicht getäuscht? Ich höre nichts. Wenn du erst länger hier bist, dann wirst du es bald mit deinem ganzen Körper spüren, sobald etwas Lebendiges sich nähert. Du verlässt dich noch zu sehr auf deine Ohren, Knut. Wahrhaftig. Da ist er. Wie viel ist die Uhr? 1:15 nach Mitternacht. Diese verfluchte Sonne. Immer zu Tag. An alles habe ich mich gewöhnt. An das nicht. Nun, es dauert nicht mehr lang, so bin ich wieder dort, wo es im Sommer Nacht und im Winter Tag werden kann. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Wie gut. Wie schön. Wie richtig. Was schaut ihr denn so? Ach ja, ihr Armen müsst noch da bleiben. Nehmt's nicht übel, dass ich mich freue. Du solltest dich schlafen legen, Gregor. Kann ich denn, alter Freund? Oh, nur das Schiff bleibt. Voriges Jahr kam es am 4. Juli, vor 2 Jahren am 6. Ich selber bin vor 3 Jahren am 5. hier eingetroffen. Heute haben wir den 10. 5 Tage über die Zeit bin ich in eurer blitzenden Hölle. Komm, leg dich hin, Gregor, lieber. Wenn du wieder frisch geworden bist, dann sieht sich alles leichter an. Du hast recht, Väterchen. Aber ich will doch lieber trinken als schlafen. Mir ist immer, als versäumte ich was. Wir haben noch eine einzige Flasche. Gib sie her, Knut. Sie sollte geköpft werden, wenn das Schiff in Sicht kommt, damit wir etwas zum Hurraschreien haben. Aber besser so. Her damit, Knut. Wenn das Schiff kommt, wollen wir nüchtern sein. Sonst fährt es am Ende vorbei. Also, gut, trinken wir. Aber wenn die Flasche leer ist, dann wirst du dich schlafen legen, Gregor, ja? Ich verspreche es dir. Prost! Prost! Prosit, Knut! Die Heimat soll leben. Wie, ihr wollt nicht? Gut, so will ich allein auf sie trinken. Übers Jahr du, Wladimir. Und in 2 Jahren du, Knut. Tja, aber wer weiß denn, Gregor, was sein wird? Jetzt ist ja doch schon alles einerlei. Red endlich, Wladimir! Was schaut ihr mich denn so an? Ist etwas geschehen? Ja. Aber sei bitte ruhig, ja, Gregor? Ruhig, ruhig! Raus damit, was ist? Er muss es ja doch erfahren, Wladimir! Gregor, dein Schiff kommt nicht. Mein Schiff? Was denn? Das sind doch Dummheiten! Mein Schiff, sagst du? Kommt nicht. Hier, lies selber. Gib her. Eisverhältnisse, Barentssee, zur Umkehr gezwungen. Glaubt ihr das? Bis weit in den Süden hinunter ist doch alles eisfrei. Ach, die wollen mich hier einfach verrecken lassen. Mag eben keiner mehr heraus aus seinem warmen Nest und mit uns einem tauschen. Die am Pol sollen sie weiter gut Wetter machen. Sind's ja gewöhnt. Was? Na, ich bin es ja schon ein wenig gewöhnt, Gregor. Aber du... Da, für dich ist's noch ein Unglück. Du lieber guter Mensch, du. 3 Jahre wartet alle auf mich, Väterchen. Immer wenn ich an die Heimfahrt dachte, habe ich mich bloß auf sie gefreut. Sie wird am Pier stehen, den Peter an der Hand. Wie muss der Junge gewachsen sein inzwischen? Kein bisschen wird sie sich verändert haben. Nur schöner ist sie geworden, meine kleine Frau, in diesen 3 Jahren. Immer schön. Vielleicht haben die ihr gesagt, ich selber wolle nicht zurückkommen. Wie? Aber nein, das werden sie nicht, Gregor. Morgen mit dem Wetterdienst gibst du ein Telegramm an sie durch. Sie werden ihr dieses eine Mal gestatten zu antworten. Wetterdienst, ja, freilich. Damit die wissen, ob Regen kommt oder Wind, sitzen wir im Eis. 3 Jahre. Wer nicht hier oben gewesen ist, weiß nicht, was 3 Jahre sind. Lass dich trösten, Lieber. Schau, wir haben der Wissenschaft und den Menschen redlich gedient. Alles trifft. Wärmemessungen, Feuchtigkeit, Sonnenscheindauer. Oh, hole der Teufel! Gregor hat recht. Die wollen uns hier verrecken lassen. Uns alle 3! Was liegt denen an Menschenleben? Wladimir, Gregor, wenn das Schiff nicht kommt, haben wir keinen Proviant. Wenn das Schiff nicht kommt... Was redest du denn da, Knut? Haben wir denn nicht den eisernen Vorrat? Der reicht doch 14 Monate. Na also, wird eben das Schiff im nächsten Jahr früher kommen. Wer sagt dir, dass es nicht nächstes Jahr wieder in der Barentssee umkehren muss? Das steht bei Gott. Aber vielleicht verirrt sich ein Eisbär oder ein Schwarm Wasservögel zu uns. Ihr müsst die Gewehre bereitlegen. Aber wir haben kein Brot. Nur Konserven. Du weißt doch, was das gibt, Wladimir. In der sonnenlosen Zeit. Und selbst wenn wir noch Brot hätten, Schnaps haben wir keinen mehr. Der war unser letzter. Wohl bekommst miteinander. Das ist furchtbar. Wenn die lange Winternacht kommt und draußen fingert das Polarlicht über den Himmel und das Eis schiebt sich krachend und stöhnt in die Bucht Woche um Woche. Wie sollen wir es aushalten, wenn wir nichts mehr zu trinken haben? Das Grauen wird uns umbringen. Wir selbst werden einander umbringen. Also! Versündige dich nicht, Knut. Im Wort ist der Teufel. Ach was, lass mich! Ist das denn so weit mit uns? Wollen wir uns mit Klagen das Leben noch schwerer machen? Ja! Und voll Hass gegeneinander fahren in unserer Ohnmacht. Wer rettet uns denn, wenn nicht wir selber in Gottes Namen? Jetzt seid ihr still. Und damit ihr ein wenig Trost gewinnt, kann sein, ich hab noch eine Flasche aufgespart von früher her. Ja. Und die sollt ihr haben, wenn der Winter kommt. Eine Flasche. Eine Flasche für die ganze lange Winternacht. Dann gib auch gleich die Fingerhütchen zum Trinken, Wladimir. Schon gut, mein Täubchen. Du wirst dennoch Frieden haben. Jawohl. Ich kann dir jetzt nicht danken, Alter. In meinen Schädel will das alles noch nicht hinein. Hey, aber du, Knut, du solltest dich doch freuen, dass wir zusammenbleiben. Wladimir, du und ich. Wer weiß, was für ein Kerl jetzt statt meiner bei euch am Tisch säße. Wir, sag doch selber, sind doch immer gut miteinander ausgekommen. Wir 3. 3. Jawohl. Was denn, Knut? 3 sind wir. Für 2 würde es reichen. Meint ihr nicht auch? Du weißt nicht, was du sagst, Knut. wir stehen alle in Gottes Hand. Ist ja auch einerlei, wer zuerst rankommt. Wir wollen lustig sein. Was? Ich werde den Lautsprecher anstellen. Die Welt, die uns nicht zurück mag, soll hierher zu uns. Alles zu ihrer Verfügung. Was wünschen die Herren? Hier, Stockholm. Und jetzt Berlin. London. Paris. Ach, Frauen. Liebe. Und nun Leningrad. Wir wollen eins tanzen. Tanzen. Tanzen. Ja, ja, ja. Was war das? Stille ab, Knut! Was soll sein? Es kommt eine Durchsage. Um diese Zeit. Du spürst die Wellen noch, bevor es tickt? Sei still. Es hat getickt. Was wird sein? Was glaubt ihr? Psst. Fertig. Es hat aufgehört. Willst du es lesen, Gregor? Geh du hin. Ich kann nicht. Zum Gehschung! Ja, hast du es denn nicht verstanden, Gregor, das Ticken? Gregor, Mensch! Ich kann's nicht glauben, Väterchen! Ich hab mich getäuscht! Ich muss es vor Augen sehen, das Papier. Oh, es ist ungeheuer! Lies es ihm vor, Knut! Ja, ja, ja. Flugzeug. B14098 wird Station D ansteuern, bringt Proviant. Und die Ablösung! Die Ablösung! Ich habe noch nie im Leben habe ich ein Flugzeug hier oben gesehen, ihr Gottesmenschen. Ist das nicht wunderbar, dass ihr herkommen? Wann kommt es, Knut? Steht nichts da? Nichts. Bringt Proviant. Es ist schon unterwegs, sag ich euch. Vielleicht schon in Archangelsk. Nimmt meinen Ersatzmann an Bord. Und Proviant für euch. Ach, wenn sie uns nur finden. Schau hinaus, Knut, ob Nebel kommt. Nein, bleib! Wir müssen überlegen. Die Station ist von oben nicht gut zu sehen. Sie werden das Haus für einen Fels im Schnee halten, für irgendeinen dunklen Fleck. Sie werden funken, Gregor, wir peilen Sie an. Unsere Position hat man Ihnen gegeben. Ja, aber wo sollen Sie landen? Sie müssen ja doch landen, nicht wahr? Knut hat recht. Wir müssen den besten Landeplatz aussuchen und bezeichnen. Haben wir nichts Farbiges? Rot. Rot sieht man am deutlichsten. Nur die Flagge, die ist zu klein. Ja, dann bleibt nichts übrig. Wir müssen den Schnee glatt treten und Steine legen. Ja, legt nur immer ein großes Kreuz aus Steinen. Da weiß dann jeder, der es sieht, hier sind Menschen gewesen. Du sagst das sonderbar, Wladimir. Freust du dich denn nicht mit mir? Bedenk doch, sie schicken ein Flugzeug. Bloß für uns. Das schluckt unheimlich Öl, sag ich dir. Aber wir sind es ihnen wert. Komm, Knut, wir wollen hinaus, den Schnee stampfen und das Kreuz in die Landestelle legen. Du bleibst am Sender, Wladimir. Und wenn du Verbindung hast, dann ruf uns. Wetterdienst fällt heute aus. Verlass dich drauf, Gregor. Es wird schon alles gut werden. Gelobt seist du Gott im Himmel, dass du uns Hilfe schickst. Da gehen Sie hin, Steine suchen. Ich aber will hier sitzen und senden. Station D. Hier Station D im Eismeer. Station D im Eismeer. Position 80, 55. Station D. Oh, lieber Gott, mögen Sie es hören. Mögen Sie uns finden. Silberschwan, fliegst über die See. Weiß ist dein Leib, dein Atem glüht. Weh mir weh, nimm mich mit, Vogel nach Süd. Dort harret mein Weib, dort bin ich daheim. Hier Station D, 80, 55. Ah! Wer schreit denn da? Gib Wasser fertig, nicht blute. Bei allen Heiligen. Blut? Ja, ja was? Du hast... doch nicht. Was denn? Was denn? Hab doch nur den verdammten Brocken auf die Schulter gehoben. Da ist dem aus der Hand ans Schienbein gefahren. Oh. Was? Schaust du mich denn so an? Wo ist Gregor? Was fragst du? Komm, gib Wasser endlich in das Verbandszeug. Er ist draußen, klappt allein sein Kreuz zusammen. Alles zum Empfang bereit. Wenn's dich lockt, dann geh doch raus und hilf ihm. Ich bleib schon bei den Apparaten. Hier. Da liegt dein Bein. Hier auf den Stuhl. So. Und ich wasch dir's aus und verbinde es. Oh. Oh, tüchtiger Riss, das. Wahrhaftig. Wer Krieg, käme ich damit wohl gar heim, was? Das mag schon sein. Aber hier ist ja Frieden und Ruhe, mein Täubchen. Und niemand schießt nach dir, wenn nicht du selber. Ja, ja, du selber. Und du kannst das Bein heilen lassen, so langsam du magst. Weißt du, wir gönnen dir den Urlaub. Und? Wenn ich's doch tue? Was? Hilf mir doch, Wladimir. Ich halte es nicht mehr aus. Nein. Ich werde nach mir schießen. Du hast es selbst gesagt. Im Spaß, aber gedacht hast du's. Und noch Schlimmeres hast du gedacht, als ich herein bin. Gib es nur zu. Komm, sei still jetzt. Nimm dich zusammen, Gregor kommt. Was ist los mit euch? Kommt keiner helfen? Das Kreuz ist noch lange nicht fertig. Hast du Verbindung bekommen, Wladimir? Noch nicht, Gregor. Dann komm doch. Knut soll bei den Apparaten bleiben. Ich? Ruf Archangelsk an, Knut. Frag nach der Empfangswelle des Flugzeugs. Komm, Wladimir. Nein! Hier geblieben, Wladimir! Was ist denn los mit dir, Knut? Merkst du denn nicht, dass Wladimir von den Apparaten nicht weg will? Er traut mir nicht. Er denkt, ich peile falsch. Mit Absicht falsch. Damit die uns nicht finden. Dummer Alter. Ich vor allem. Ich will sie doch hierher haben. Ich. Gut. Armer Kerl. Zeig doch mal her das Bein. Du bist ja völlig außer dir. Außer mir? Oh nein, Gregor. Gregor. Schau her. Ich knie vor dir nieder und flehe dich an. Lass mich heim. Lass mich statt deiner heim, Gregor. Steh auf. Steh auf, sag ich. Hör mich doch an! Ich halte es nicht mehr aus. Ich werde wahnsinnig! Vor einem Jahr dachte ich, ein Abenteuer, das machst du mit. Eitel bin ich gewesen. Geprahlt habe ich, habe mich bewundern lassen daheim. Aber was soll ich denn nun da bei euch? In dieser grausigen Öde. Menschen will ich sehen. Häuser. Bäume. Weiber. Och, gebt sie mir doch. Aber Barmel, Gregor. Lass mich fort. Hör auf! Das war falsch, Knut. Ja, er ist fort. Hilf mir auf, Väterchen. Hier. Komm. So. Hier, so, jetzt setz dich da. So. Und nun hör mir mal zu. Weißt du denn, um was du ihn bittest? Früher haben sie nur Freiwillige und Unverheiratete hier heraufgeschickt, so wie dich und mich. So ist ja auch die Regel. Gregor haben sie die Wahl gelassen, du verstehst, entweder oder. Naja, da hat er sich gemeldet, um das Unheil von seiner Familie abzuhalten. Es war genug bitter für ihn, sich von Frau und Kind zu trennen. Aber nie hat er geklagt. Erst seit er auf das Schiff wartet, packt es ihn. Einmal ist ihm heute schon die Hoffnung zustanden geworden. Mach du sie ihm nicht ein zweites Mal hin. Es ist erbärmlich von mir, Väterchen, ich fühle es wohl. Aber du bist alt, kannst dich nicht mit reinversetzen, wie es mit 25 in einem aussieht. Ja, doppelt so alt bin ich wie du. Und noch ein guter Teil drüber. Aber glaub mir nur, ich weiß, wie dir zumute ist. Und wie ihm, das weiß ich wohl noch besser. Du hast mich vorhin gefragt, wie lange ich hier bin. Ich will es dir jetzt sagen, nicht um mich zu rühmen, um dir zu helfen. 17 Jahre. Väterchen. Ja, 17 Jahre. Und auch ich war nur auf 3 verpflichtet, wie Gregor und du und die vor euch. Aber wie meine Zeit um war, da gab es gerade Krieg und uns hatten sie fürs Erste vergessen. Und das Jahr darauf, da schickten sie uns reichlich, was wir brauchten, aber keinen neuen Mann. Damals fürchteten sich die beiden anderen, allein zu bleiben, und so bin ich um Christi Willen bei ihnen geblieben. Und das folgende Jahr, da fiel der eine vor mir nieder, genauso wie du vor Gregor, und bat mich mit aufgehobenen Händen, ich sollte ihn gehen lassen an meiner Stadt. Tja, war ein bisschen bitter, mein Sohn. Ich war damals ein Mann, Mitte 40, und hatte 5 Jahre nicht mehr unter Menschen gelebt. Und mich packte eine rasende Gier nach der Stadt und nach schönen, beleuchteten Straßen und Theater und Musik und nach einem Frauengesicht und Frauenhänden. Tja. Tja, das habe ich auch alles einmal gekannt, mein Junge, vor dir. Ja, und vor dir, mein Sohn, da liegt noch die ganze Fülle der Zeit. Auch in 2 Jahren bist du noch jung. Aber, weißt du, für unser einen, da kommt ein Augenblick in unser Leben, da spürst du, jetzt musst du es packen. Sonst stiehlt es sich weg. Und doch hast du den anderen fahren lassen an deiner Stelle. Na, von da an, siehst du, da war ich's gewöhnt. Tja, da war ich's gewöhnt, übergangen zu werden. Und niemand fragte mehr, warum ich blieb. Gregor war der Erste, sich zu wundern. Denn Gregor hat ein Herz. Die anderen, die hielten mich wohl für einen Verbannten, der nicht mehr zurück darf. Ich hab's ja gemerkt, auch auf dem Schiff, die Leute glaubten daran. Du bist Großväterchen. Ein wunderbarer, heiliger Mensch. Wie magst du, lieber, du an sowas denken, bin ich doch das Gegenteil. Schwach und arm und ohne Willen. Aber siehst du, eines Tages, da war die Ruhe über mich gekommen. Ja, Gott hat sie mir geschickt. Na, sag mal selber, ist es denn so schlimm, hier oben zu Hause, du Narr, hm? Schau dich doch um. Stille, Stille ringsum. Und Himmel und Reinheit. Und dann die Farben, wenn das Polarlicht seine Zeichen in die Tafeln der Nacht schreibt. Und wie groß ist diese menschenleere Welt, sobald du nur deinen Blick nach oben richtest. Seither lebe ich für den Tod und tue fröhlich meine Pflicht. Und ich habe gar keine Sehnsucht mehr nach den Städten der Menschen. Und wenn ihr eine von ihnen da im Lautsprecher auflärmen lässt, dann wundert's mich bloß gar nicht mehr. Ich möchte gar nicht mehr dort sein, wo ich fürchten müsste, meinen Tod zu verlieren. Vor 3 Wintern, da habe ich mir meinen Sarg geschreinert. Und im Sommer darauf mein Grab geschaufelt, drüben im Schutz des Felsens. Und glaub mir, nur wer bereit ist, der hat das Leben. Warte noch ein Weilchen, Knut, ich will dir helfen dazu. Lass du Gregor ruhig heim. Hörst du's? Da! Da! Sie haben uns. Endlich. Gib Antwort. Sie geben den Standort. Nur 90 Seemeilen noch sind sie entfernt. Och, geh vors Haus, Väterchen. In ein paar Minuten müsst ihr sie sehen. Gut, ich will's. Gib mir den Feldstecher. Hier hast du ihn. Die fliegen ja wie der Teufel so schnell. Lass die Tür offen. Und wenn du sie kommen siehst, dann ruf mich auch. Sie kommen aus Süd-Südwest. Wolke am Himmel. Ein herrlicher Tag. Was ist die Zeit? 9:05 Uhr morgens. Siehst du noch nichts? Ja, doch. Im Süden. Es blitzt was in der Sonne. Oh, jetzt ist es wieder weg. Es wird doch nicht Nebel kommen. Jetzt. Wo ist Gregor? Wo ist Gregor? Ich sehe ihn nirgends. Vielleicht steht er am Kap. Hier bin ich, Knut. Du, Gregor. Oh, der Riesenvogel. Seht doch, wie er summt, wie er glänzt. Geh zu Wladimir jetzt, Knut, und lass mich das Gerät bedienen. Gregor, vergibst du mir? Du Kind, sei doch ruhig. Ich hab's bei mir beschlossen. Pack du deine Sachen. Schnell, sie müssen gleich hier sein. Gregor. Jetzt ist es ganz silbern gegen die Sonne. Hört ihr denn noch nichts, Knut? Gregor, wo bleibt ihr denn? Du bist noch so jung, Knut. Und sie wird noch ein Jahr auf mich warten. Glaubst du nicht? Sie wird es. Du sollst statt meiner fahren, Knut. Knut! Warum kommst du denn nicht? Der Silbervogel ist schon ganz nah. Warum weinst du denn, Knut? Ach so. Gregor. Ja, Väterchen. Ich bleibe bei dir. Bist du's zufrieden? Oh, große Gnade. Große Gnade über dir, Gregor. Du hast überwunden. Du wirst leben, wie keiner leben kann, der noch begehrt. Rühme mich nicht, Wladimir. Überschätze mich nicht. Es ist nur für ein Jahr. Und ich fürchte, ich werde noch oft mit den Zähnen knirschen, dass ich's getan. Kommt doch! Kommt doch! Oh, oh, oh, wunderbar! Mein Flugzeug! Gregor! Gib Zeichen! Hier! Hallo! Hallo! Was ist denn? Sie landen ja nicht! Sie fliegen ja weiter! Sieh doch! Sie werfen das ab! Pack an! Pack an, Väterchen! Schwer ist's, was sie uns heruntergeworfen haben! Was rätst du, was drin ist? Mehl, frisches Fleisch wohl. Eier, Honig vielleicht. Zucker bestimmt. Werden sie uns doch den Schnaps nicht vergessen haben. Da, ein Zettel hängt dran. Landen unmöglich. Sturm aus Nordost. Wahrhaftig, hier sind Flaschen drin. Und Briefe, mit der Hand geschriebene Briefe. Und da, Bücher für dich, Väterchen. Wo ist denn Knut? Es wurde noch ein Sack runtergelassen. Er schwebt an seinem Schirm etwas weiter weg. Knut wird ihn holen. Ei, wie war der Silbervogel schön in den Lüften. Gelaufen bin ich und hab geschrien, wie toll. Du auch, Väterchen? Glaubst du nun, dass wir leidlich über den Winter kommen? Wir müssen nur nach Treibholz ausschauen, Gregor. Es ist schon zuweilen vorgekommen, dass Baumstämme bis hierher getriftet worden sind. Wo nur Knut bleibt. Hörst du? Es gibt Schnee. Glaub mir, die wären gelandet, wenn das Tief nicht schon so nahe gewesen wäre. Sie sind in allerletzter Minute gekommen. Gut. Stell du den Windmotor an, dass die Batterien geladen werden. Ich hol dabei einen Knut. In einer Viertelstunde sind wir verschneit bis zum Dach. Nimm Schneeschuhe, Gregor, und binde dich mit der Schnur am Haus fest. Mir zuliebe, ja? Ja, ich will's tun. Bücher haben sie geschickt. Lasst sehen. Es steht geschrieben, glaube keiner, dass er vergessen sei. Sie werden euch zerstreuen in alle Winde, aber von den Enden der Welt will ich euch heimholen auf den Tag, da Gericht ergeht über die Völker der Erde, über Gerechte und Ungerechte. Herrgott, schütze Knut bei diesem Sturm. Gregor! Mach zu! Bleib hier! Die Teufel sind los draußen. Wo leg ich ihn hin? Wo hast du ihn gefunden? 20 Schritt vom Haus. Der Sturm muss den Schuss übertönt haben. Er war schon tot. Armer Knut. Hast die Enttäuschung nicht überleben mögen. Gott sei deiner Seele gnädig. In Ewigkeit. Amen. Wenn der Sturm vorüber ist, morgen oder in 3 Tagen oder wann, dann wollen wir ihn unterm Felsen dort in mein Grab legen. Und der Himmel bewahre uns, dass keiner mehr etwas zustoße bis übers Jahr. Denn jetzt sind nur wir zwei noch da. Nur wir zwei noch. Väterchen. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Wir brachten das Hörspiel Station D im Eismeer von Hans Braun. Die 3 Männer waren Wladimir, Karl Wehry, Gregor, Ernst Schlott, Knut, Alois Maria Czani. Musik Joachim Faber. Toningenieur Heinz Sommerfeld. Regieassistenz Walter Eggert, Schnitt Marianne Röber, Regie Heinz-Günther Stamm.